Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. See Emily play. Wir hörten See Emily Play von Pink Floyd, davor Pink Anderson, das Pink von Pink Floyd mit dem Titel Bow Weevil und als letzten Titel Working Man's Blues von Floyd Council, dem Floyd von Pink Floyd. Trotz ähnlicher Schallplattenkarrieren und ähnlichen Musikstils trafen die beiden Bluesmusiker tatsächlich nie aufeinander und wenn, dann nur im Gehirn von Syd Barrett. Thank you. Jimmy Dupree, Bob Brookmeyer, Jim Hall. Saxophon, Ventilposaune und Gitarre. The Train and the River, aufgenommen 1958 auf dem Newport Jazz Festival, filmisch festgehalten in Jazz on a Summer's Day. Thank you. Zweimal Montgomery, zuerst Wes an der Gitarre mit dem Titel Switching aus dem Jahre 1967, danach sein Bruder, sein zwei Jahre älterer Bruder, Monk Montgomery mit Girl Talk von 1974. Beide Montgomerys zupften ihr Instrument mit dem Daumen, Monk später mit einem Filzpick, beide waren Autodidakten und beide waren Mitglied der Montgomery Brothers. Ein Trio erweitert um einen weiteren Bruder, Buddy, der Pianist und Vibraphonist war. But she has one that she hasn't sung. Have you? Well, I'd rather not try that, actually. I haven't tried it enough to do it well. Why don't you just sing it and we won't record it? Oh, I can do that. I'd like to hear it again. Let's hear how it goes. This has a biblical text. I have considered the lilies. They never toil, they only bloom. They never feel chilly or tired or silly. And they don't need much room. I have considered the lilies. I have considered how they grow. Tell me how to be a lily. If you know. Oh, lilies toil not, neither do they spin. I'm gonna take my working papers and turn them in. I'm handing over my pencil and pen. I won't be needing my broom again. I'll bloom by day, I'll bloom by night, and blooming will be my delight. Bright tiger lily, still water lily, see how they all dilly-dally. Look at the day lily, lemon lily, calla lily, and the lovely little lilies of the valley. Oh, lilies toil not, neither do they spin. I'm gonna take my working papers and turn them in. To be more splendid than Solomon, I'd walk around wearing the morning sun. The sun by day, the moon by night, and blooming will be my delight. It would be fun, but I'm afraid that I would freeze. King Solomon was not arrayed like one of these. So, lilies, I can't afford to dilly-dally. I've got to work for my cotton, work for my denim, linen, and damask and challis. Not like the day lily, lemon lily, calla lily, and the lovely little lilies of the valley. I have considered the lilies. I have considered how they grow. Tell me how to be. Es gibt eine Kategorie von Künstlerpersönlichkeiten, die eher für ihr Leben oder ihr Schicksal bekannt sind als für ihr eigentliches Werk. Der Grund dafür ist nicht selten, dass ihr Leben, Sterben, Schicksal oder ihre Lebensumstände schillernder und interessanter waren als das eigentliche Werk, aber nicht im Falle von Conny Converse. Eine US-amerikanische Liedermacherin und Gitarristin, die eine Handvoll Amateuraufnahmen, die zwischen 1954 und 1958 gemacht wurden, uns hinterlassen hat. Beachtung findet sie allerdings eher aufgrund ihres mysteriösen Lebens, denn 1974 mit 50 Jahren ist sie spurlos verschwunden. Dieser Umstand regt natürlich die Fantasie an und Spekulationen finden kein Ende, was denn mit Conny Converse passiert ist. Und bei all dieser Spekulation und das Mysterium wird die eigentliche Musik, die wirklich hervorragend ist, übersehen. get your berry. Know your time. Don't you worry. Weather's fine. All the world knows what I'm saying. All the world knows what I'm saying. Donovan aus den späten 60ern, Get the Bearings und nun Link Ray. We'll be right back. wish for Halloween. Got a chance to let us do the things we wanna do. Don't hesitate, I can't wait. Love me. It's in my soul, fire. Every muscle in my body is burning with a desire. Baby, kiss me too. Make me know you're mine. Love me with desire. Oh, honey, this is fine. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Yeah! Thoughts are running wild. Got to make it mine. Got it just a little while. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Love me. Love me. Love me. Ain't no doubt, son. Now I have the skeleton. Nacheinander vier Titel. Link Ray mit Streets of Chicago, irgendwann aufgenommen in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Danach The Phantom, ein obskurer Rockabilly-Sänger, der das Lied Love Me 1958 aufgenommen hatte. Es wurde erst im Januar 1960 veröffentlicht. Danach Fugazi, eine Gruppe aus Washington D.C. Und danach, diese Gruppe muss ich eigentlich nicht vorstellen, Henry Rollins sagte mal in einer Doors-Dokumentation, dass die Doors doch so viel besser als die Beatles seien. The End ist doch was ganz anderes als Obla di Obla da. Ich glaube, er hätte sich das weiße Album mal bis zu Ende anhören sollen. Thank you. this one looking funky for you. We let that. You feel like getting funky, Mr. Brewer? Let's get funky for a little while. Von der LP Giant Steps, John Coltrane mit dem Stück Mr. PC. Mit Mr. PC ist Paul Chambers gemeint, der Bassist dieses Stückes, das ein Moll-Blues ist. Anschließend forderte Hound Dog Taylor sein Publikum auf, Let's Get Funky. Mit dabei seine beiden House-Rockers, Brewer Phillips an der Gitarre und Ted Harvey am Schlagzeug. Zum Abschluss Archie Shepp mit You Are What This Day Is All About aus dem Jahre 1967. Während sich John Coltrane äußerst aufgeschlossen gegenüber Tenorsaxophonisten wie Albert Ayler, Archie Shepp oder Pharoah Sanders zeigte, die ja die neue Generation waren, war das bei Miles Davis gar nicht der Fall, eher das Gegenteil. Ich, Frank Framat Matthias, möchte mich jetzt verabschieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nun Archie Shepp.